Hören Sie jetzt nach dem Hörspiel All That Fall die Wörter, die Töne, Samuel Beckett und die Musik. Eine Sendung von Karl Lippegaus. Es ist nicht so wichtig, ob ich geboren wurde oder nicht, ob ich gelebt habe oder nicht, ob ich gestorben bin oder nur sterbe. Ich werde so tun, wie ich immer getan habe, nicht wissend, was ich tue, wer ich bin, wo ich bin, ob ich bin. Philip Glass komponierte Musik zu dem Theaterstück Company von Samuel Beckett. Vor 30 Jahren, am 22. Dezember 1989, ist Samuel Beckett gestorben. Forschungsarbeiten gibt es vermutlich über ihn ungefähr so viele wie über Bob Dylan. Doch seine enge Beziehung zur Musik und den bildenden Künsten ist noch relativ wenig untersucht worden. Mit einer weiteren Passage aus dem Roman Malone stirbt von 1951 soll unser Thema Beckett und die Musik beginnen. Sie soll zeigen, dass er ein hypersensibles Gehör besaß. Wenn ich anhalte wie soeben, dann schwellen die Geräusche der jeweiligen Stunde eigenartig stark an, sodass ich das Gehör meiner Jugend wiederzufinden glaube. Damals konnte ich in meinem Bett im Dunkeln, in stürmischen Nächten, aus dem Geheul von draußen den Anteil der Blätter, der Äste, der ächzenden Stimme, ja sogar des Grases und des mich bergenden Hauses heraushören. Jeder Baum schrie auf seine Weise, wie auch jeder bei ruhigem Wetter sein eigenes Rauschen hatte. Ich hörte, wie in der Ferne das Eisentor an seinen Pfeilern riss und wie seine mit Sichtgittern versehenen Flügel, in denen sich der Wind verfing, aneinander schlugen. Und bis zum Sand der Allee gab es nichts, was nicht seine Stimme gehabt hätte. Die windstille Nacht war für mich ein anderer Sturm, der sich aus unzähligen Seufzern zusammensetzte, die zu erkennen mir Freude machte. Ja, ihre sogenannte Stille hat mich sehr ergötzt als Junge. Es war der Beginn einer langen, fruchtbaren Zusammenarbeit mit der BBC. James Knowlson schreibt, für sein erstes Hörspiel All That Fall dachte Beckett 1956 zum ersten Mal darüber nach, wonach ein Medium verlangte, in dem Klang und Stille die einzigen Komponenten sind. Was ich tue, ich spreche, ich lasse meine Chimären sprechen. Das kann nur ich sein. Ich muss auch schweigen und lauschen und dann die Geräusche des Ortes hören, die Geräusche der Welt. Na, bemühe ich mich nicht, vernünftig zu sein? James Knowlson Thomsen schreibt in seiner Biografie, Becketts Stücke ähneln Musikstücken, in denen Schauspieler die Noten anders spielen, das Tempo variieren können, ebenso wie Phrasierung und Klangqualität, um überraschende, immer wieder andere Performances zu liefern. Sie können allerdings auch leicht in Kakophonie münden. Dafür hat es viele Beispiele gegeben. Diese Stücke basieren auf musikalischen Strukturen und einem präzisen Timing. Nach dem Frühstück setzte Sam sich ans Klavier, um, wie er sagte, Mozart in seinem Grabe umzudrehen. Besonders die Klaviersonate in A-Moll liebte er sehr. Einmal in der Woche nahm er Klavierstunden bei einer alten Dame und sie habe ihn jedes Mal nach Hause geschickt, Zitat, mit Silber an den Händen. Ein Onkel und eine Tante Sams spielten Klavier, Mozart, Beethoven und Chopin-Sonaten. Er und sein Bruder Frank ebenfalls, manchmal auch vierhändig. Sam hatte sehr blassblaue Augen und ein schwaches Sehvermögen. Er war jemand mit einem starken Bedürfnis nach dem Alleinsein, ging viel ins Theater und ins Kino. Buster Keaton und Charlie Chaplin-Filme mochte er besonders. Sein Leben glich ihren Rollen, verloren und allein auf der Welt. Ein Roman aus dem Nachlass, Zitat, aus der Truhe, in die ich meine wilden Gedanken warf, wurde erst 60 Jahre später veröffentlicht. Er heißt Traum von mehr bis minder schönen Frauen. Sie war ihrer Vorstellung nach dabei, Musik und Eurythmie zu studieren. Zum Klavierspiel schien die Smeraldina nie so recht taugen zu wollen. Aber fürs Improvisieren hatte sie eine kuriose Begabung, was bei ihr im Gespräch herauskam. Um 1930 fing Beckett in Paris mit dem Schreiben an. Die nur 3,5 Seiten lange Story Assumption erzählt von einem jungen Mann, Zitat, einem Künstler, der danach strebt, ein Werk zu schaffen, das ohne die Stille zu unterbrechen, Stille anderen suggeriert. Durch die Beziehung zu einer jungen Frau löste sich seine Verkrampfung. Er glaubte, einen Blick aufs Unendliche geworfen zu haben. Einmal war vom Storm of Sound die Rede. Seine erste Liebe Peggy Sinclair sang gerne und Sam begleitete sie am Klavier. Das nächtliche Firmament ist abstrakt verdichtete Musik. Symphonie ohne Ende. Illumination ohne Ende. Und doch leerer, spärlicher erleuchtet als die bündigste Genie-Konstellation. Echte Freundschaften und Bekanntschaften wurden in dieses lange, unveröffentlichte, wilde Frühwerk verwoben. Einmal wohnt der Erzähler einer Aufführung von Wagners Walküre bei und bekommt einen Lachanfall. Die Werke Wagners sagten ihm ebenso wenig wie die von Richard Strauss und Gustav Mahler. Überhaupt mochte er keine Opern. Einmal schleppte ein Freund ein Grammophon an und bestand darauf, das Licht auszulöschen, bevor die kleine Nachtmusik und dann Tristan ertönten. Sam sagte, that was the end of that. Als er 1926 von Frankreich nach Irland zurückkehrte, mietete er sich ein Klavier, spielte aber nur allein oder vor engen Freunden, meist französische Musik, wie die Prélude von Chopin oder wie hier Debussys La fille aux cheveux de lin. Zu einem Freund meinte er damals, traurige Akkorde im Dunkeln liebe er besonders. Statt in die Pubs setzte Sam sich nach dem Cricketspiel lieber in eine dunkle Kirche. Stundenlang ging er durch die Straßen Dublins und beobachtete die von der Gesellschaft Ausgestoßenen, die später sein Werk bevölkern sollten. Sein Mentor wurde James Joyce, der sich in entsprechender Stimmung vom Alkohol angetrieben seine Gitarre schnappte und seine schöne Tenorstimme erschallen ließ. Eine ganze Weile trug der junge Beckett sich mit Suizidgedanken herum. Nachts, wenn er nicht einschlafen konnte, griff er zur Flöte. I used to play the tin whistle, a rusty old tin whistle. I had a tin whistle and I used to tweedle on it. Keine Musik bedeutete ihm mehr als die Lieder Franz Schuberts. Doch während sein Mentor Joyce dem Gesang und der Oper zugetan war, zog Beckett Instrumentalmusik vor. Klaviermusik von Debussy oder auch ein Streichquartett von Ravel bis Schönberg. Stets jedoch kehrte er zur Romantik zurück. Beethoven und Mozart, Haydn und Brahms. Die reale Gegenwart war eine Plage, weil sie der Fantasie keine Pause gönnte. Ohne so weit gehen zu wollen wie Stendhal, der gesagt oder jemandem nachgesprochen hat, dass die beste Musik, was der schon von Musik verstand, die Musik sei, die nach ein paar Takten unhörbar werde. Behaupten wir doch steif und fest, dass der Gegenstand, der vor unseren Augen unsichtbar wird, sozusagen der hellste und beste ist. Zwischen 1933 und 1935 lebte Beckett in London. Er litt stark unter Panikattacken, fühlte sich wie in einem Gefängnis. Herzrhythmusstörungen, nächtliche Schweißausbrüche, Atemprobleme. Zum ersten Mal schrieb er über das Terrain, das ihm als Autor vorschwebte und das er als ein No Man's Land bezeichnete. Das Radio spielte Avalon, einen tristen Ragtime und alt. Anneliese hackt auf dem Klavier herum und es gibt keine Ruhe, so will ich schließen. Mit Hester Doden, der Vermieterin eines Freundes, konnte er in London vierhändig an einem Steinway musizieren. Es war die einzige Möglichkeit für ihn. Nach Konzerten wusste er sehr genau zu verbalisieren, was ihm nicht gefallen hatte. Wie etwa 1934, als das Busch-Quartett, das dritte Quartett Opus 130, sein Lieblingsquartett von Beethoven aufführte. Übers Klavierspiel eignete er sich ein detailliertes Wissen über klassische europäische Musik an. Einmal erlebte er ein Konzert von Alfred Cortot, leider mit Werken von Franz Liszt, den er ablehnte. Beckett mochte auch kein Ballett. Nur mit geschlossenen Augen sei es ihm gelungen, Darbietungen zu entfliehen, bei denen Musik nur die zweite Rolle spiele. Der Mischmasch der großen Formen in der Oper verärgerte ihn. Allenfalls noch gelten ließ er Debussys Pelléas et Mélisande und er bewunderte auch sehr Alban Bergs Wozzeck, ein, wie er sagte, Meisterwerk des 20. Jahrhunderts. Einige Auszüge aus seinem ersten Roman stellte Beckett 1934 für den Erzählband More Pricks Than Kicks zusammen. Margarita hackt auf dem Klavier herum und gibt keinen Frieden. Ich höre jetzt lieber auf und lese in meinem Buch Il Grande Amore weiter und dann kann ich mich vielleicht noch durch meine Scarlatti-Sonate durchwursteln. Das ist das Einzige, was mir aus meiner Trübsal heraushilft. Ich spiele abends gern leise vor mich hin, das beruhigt mich so. Seine Einsamkeit fühlte Sam sehr stark. Die Nebeneffekte hielten an, aber er suchte auch immer das Alleinsein. Nur so passierten die Dinge. Dann kamen die Wörter. Die Wörter des vor einem Tisch über ein Schulheft gebeugten Schreibenden. Er sagte, wenn er überhaupt was sagte, er habe nichts zu sagen. Endlose Wanderungen, manchmal 20 Meilen am Tag. So entstand ein Werk, das durch Wiederholung, Echo und Anspielung charakterisiert ist, also durch musikalische Elemente. Beckett, der Loner, der Menschenansammlungen mit mehr als drei Personen kaum aushielt, der aber das Gespräch mit einem suchte, meistens mit Malern. Goethes Faust las er auf Deutsch. 1936/37 hielt er sich in unserem Lande auf, doch er schämte sich für sein Deutsch. Even to listen is an effort and to speak ausgeschlossen. Wie absurd zu lernen, still zu sein in einer anderen Sprache. Ich bin alles in allem absurd und inkonsequent. Das Streben danach, Meister in einer anderen Stille zu sein. Wie ein tauber Mann, der in Schallplatten investiert oder ein blinder Mensch mit einer Leica. Berlin während der Nazizeit. Beckett hörte Hitler und Goebbels im Radio. Eine Apoplexie, so als setzte das Gehirn aus. Er schrieb, all die modernen Bilder seien in Kellern versteckt. Allmählich aber deuteten sich in all der Misere auch schon komische Elemente an. Dinge für Warten auf Godot, die er an Cabaret und Music Hall anknüpfte, an Werner Kraus und Karl Valentin, mit dem er einmal eine bizarre Begegnung hatte. Ein Konzert im Leipziger Gewandhaus empfand er als, Zitat, Anschlag auf die Sinne. Depressiv und nutzlos fühlte er sich, unter einer Schreibblockade leidend. We cannot know and we cannot be known. Trotzdem führte er weiter Tagebuch. Roussillon im französischen Departement Vaucluse 1942. Beckett und seine Frau flohen aus Paris vor der Gestapo und fanden Zuflucht in der Provence. In Roussillon schrieb er seinen Roman What. Bei all seiner Modernität ein sehr witziges Buch. Das Manuskript wurde 40 Mal von Verlegern abgelehnt. In Roussillon sangen die Nachtigallen nachts in den Pinienwäldchen, doch Sam zog den Gesang der Amsel vor. Einmal musste er mit ansehen, wie seine Nachbarn ein kleines Schaf totschlugen. Ein andermal jagten sie eine Ratte. Sam fuhr dazwischen, fing das Tier und setzte es außerhalb des Dorfes aus. Das Landleben war definitiv nicht nach seinem Geschmack. Seine nächste Station war Saint-Lô in der Normandie, wo er fürs irische Rote Kreuz einen Krankenwagen fuhr. Ein alter Pleyel-Flügel hatte in einer Villa den Krieg überlebt. Sam setzte sich ran und ertastete sich aus dem Gedächtnis Mozart und Chopin. James Joyce war in seinem Schreiben immer weitergegangen, doch wonach Beckett suchte, war äußerste Reduktion, Impoverishment, eine Verarmung der Mittel. Weniger statt mehr, less is more. Der irisch-französische Poet der Stille zitierte Demokrits Satz: Nichts ist realer als nichts. Seine Themen wurden Armut und Scheitern, Exil und Verlust. Gleichzeitig wechselte er die Sprache und schrieb fortan fast nur noch auf Französisch. Später übersetzte er selbst die Texte ins Englische. Sein Biograf James Knowlson findet, das Französische versetzte ihn in die Lage, das Übertriebene wegzulassen, die Farbe herauszulassen und sich mehr auf die Musik der Sprache zu konzentrieren, auf ihre Klänge und auf ihre Rhythmen. Freunde von Sam und Suzanne Beckett zeigten sich erstaunt, wie zwei Leute, die so sehr die Stille liebten, in Ussy, 60 Kilometer nordöstlich von Paris, ein kleines Landhaus bewohnen konnten, das so dicht an einer Zuglinie lag. Zwischen Oktober 48 und Januar 49 entstand dann sein berühmtestes Theaterstück En attendant Godot, Warten auf Godot. Die Inspirationsquelle soll ein Gemälde von Caspar David Friedrich von 1824 gewesen sein. Stille kann schrecklich sein, aber in Godot musste sie irgendwie ausgefüllt werden. Sterben ist auch ein Versinken in Stille. Sams Mutter lag im Sterben. Ihr Niedergang erinnerte ihn an einen vorbeirauschenden Zug. Seine Frau Suzanne brachte das Manuskript von einem Verlag zum anderen und bekam nur Ablehnungen. Der plötzliche Theatererfolg von Godot, zuerst in Frankreich, dann in Deutschland, veränderte jedoch alles. Noch mehr als vor dem Tod der Mutter zog er sich fast völlig zurück. Beckett gab aus Prinzip nie Interviews. Nach dem Tod des Vaters schrieb er: »All I want is to be in the silence.« Sein Agent Barney Rousset schenkte ihm einen Plattenspieler. Seine Frau kaufte ihm die LP der Winterreise von Schubert, gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau. Auf diese Platte der Deutschen Grammophon soll er geradezu verrückt gewesen sein. Auch Lieder wie »Ich grolle nicht« und »Ich habe im Traum geweinet« aus dem Zyklus »Dichterliebe« von Schumann mochte er sehr. Von Brahms hörte er »Waldeinsamkeit«, »Die saffische Ode« und »Das Regenlied«. Von Beethovens Sinfonien war ihm die siebte, »The Dearest«, die teuerste. Es waren Dinge, die kaum da waren, an der Grenze der Stille und der Nacht, und die bald ausblieben. So denke ich mir das jetzt in aller Ruhe. In meinem hohen Fenster stehend gab ich mich ihnen ganz hin und wartete auf das Ende. Ich hab im Traum geweint. Mir träumte, du lägest im Grab. Ich wachte auf und die Träne floss noch von der Wange herab. Ich hab im Traum geweint. Mir träumt, du verließest. Ich wachte auf und ich weinte noch lange bitterlich. Ich hab im Traum träumte, du wärst mir noch gut. Ich wachte auf und noch immer strömt meine Tränenflut. Es ist oft so still um ihn, dass er beim Schreiben das Geräusch seines kleinen Fingers hört, der über das Papier gleitend vorrückt. Dem folgt das Geräusch des Bleistifts, was ihn irritiert. Einmal glaubt er, einen Chor zu hören, einen gemischten Chor, einen Chor, den eine Frau dirigiert. Eine Probe scheint es zu sein, vielleicht in der Osterwoche. Auch in dem Roman »Mercier et Camier« irritiert ein leiser, ferner Chor die beiden Protagonisten. Ich bin nie, auch nicht teilweise, taub gewesen. Aber seit langem höre ich undeutlich. Jetzt packt es mich wieder. Was ich sagen will, ist vielleicht, dass die an sich so verschiedenartigen Geräusche der Welt, die ich so gut voneinander unterscheiden konnte, vielleicht weil sie immer die gleichen sind, allmählich zu einem einzigen verschmolzen, bis sie nur noch ein lautes, unendliches Summen waren. Das wahrgenommene Klangvolumen blieb wahrscheinlich das gleiche. Ich hatte nur die Fähigkeit verloren, es zu zerlegen. Die Geräusche der Natur, die der Menschen und auch meiner eigenen alles vermischte sich zu ein und demselben zügellosen Kauderwelsch. Genug. Ich würde gerne einen Teil meiner Missgeschicke diesem akustischen Chaos zuschreiben, wenn ich leider nicht dazu neigte, darin eher eine Wohltat zu sehen. Musik. Die Welt, fand Beckett, sei voller Trauer. Sein Leben lang sei er im Finsteren herumgetappt, am Ufer der Meere in Tränen. Mal verlangsamt, mal beschleunigt, öffnen sich die Schleusentore. Sich selbst und den kreativen Vorgang beobachtete Samuel Beckett und sprach von einer lächerlichen Drangsal, dem Versuch, die beiden Enden des Buchstabens V zusammenzubringen, was unmöglich sei. Mein Gehör ist immer ziemlich scharf und höchstens zur Zeit der Morgendämmerung etwas dumpf. Und wenn es mir passiert, dass ich stundenlang nichts höre, so hat das Gründe, die mir völlig unbekannt sind. Oder es liegt daran, dass von Zeit zu Zeit alles um mich herum wirklich still wird, während für einen Gerechten der Lärm der Welt niemals aufhört. Sie hörten die Wörter, die Töne, Samuel Beckett und die Musik von Karl Lippegaus. Der Sprecher war Reinhard Pede.